WDR 5. Erlebte Geschichten. Sieglinde Kenzler, 1935 in Wehlau östlich von Königsberg geboren, war 12 Jahre alt, als ihre Mutter starb und sie sich mit ihrem ein Jahr älteren Bruder um ihre 4 jüngeren Geschwister kümmern musste. Der Vater war bereits früher in russischer Gefangenschaft gestorben. Wegen der katastrophalen Versorgungslage in Ostpreußen fuhren die 6 Kinder in einem Güterzug nach Litauen, um dort Unterkunft und Arbeit zu finden. Sie zogen durch die Wälder, bettelten bei Bauern, schliefen in Straßengräben und ernährten sich von Feldfrüchten. Mehrere tausend deutsche Waisenkinder vagabundierten in den Nachkriegsjahren als sogenannte Wolfskinder durch ostpreußische und litauische Wälder. Die Geschwister verloren sich aus den Augen. Sieglinde kam bei einer russischen Familie unter, sie musste im Haushalt helfen, lernte Russisch, wurde sowjetische Staatsbürgerin und konnte schließlich 1956 in die DDR ausreisen, wo sie, wie 150 andere Wolfskinder, in Brandenburg in das Waisenheim Kyritz kam und dort ihre Geschwister wiedersah. Ich bin am 7.1.35 in Wehlau geboren. Wehlau ist im ehemaligen Ostpreußen. Heute ist das Gebiet ein russisches Gebiet. Bin dort in einer unbeschwerten Kindheit aufgewachsen. Ich hatte mehrere Geschwister. Mein Vater besaß ein Sägewerk und eine große Landwirtschaft. Die Mutter war Hausfrau. Wir hatten eigentlich eine, ich sag mal, unbeschwerte Kindheit bis 1945. Dann hieß es, schnell alles zusammenpacken. Die Zeit rückt näher und wir werden eines Tages Wehlau verlassen müssen. Das war auch dann so am 22. Januar. Und viele Wagen aus den Ortschaften haben sich uns angeschlossen, wir den anderen, die schon vor uns vorauseilten. Wir sind nicht weit gekommen bis nach Friedland. Und dort wurden wir dann überrollt von der russischen Armee und sind dann nach Insterburg, Gumbinden, in ein russisches Militärlager. Dieses Lager war schlimm für uns alle. Viele Menschen starben, viele wurden auch erschossen. Die Menschen dort in dem Lager erkrankten, die Kinder starben. Wir haben es geschafft zu überleben und unsere Mutter erkrankte schwer. Und dann hat sie den Beschluss gefasst, wir hatten einen kleinen Handwagen, den haben wir dann bepackt mit dem, was wir noch hatten. Und so sind wir aus diesem Lager bei Nacht und Nebel geflohen in Richtung Wehlau, weil unsere Mutter immer glaubte, dass unser Vater in Wehlau irgendwo ist und dass wir ihn dort wiedersehen. Dass er aber verschleppt wurde, damit haben wir nicht gerechnet. Und somit begann für uns Ende 45, 46 die grausamste Zeit, die ich überhaupt als Kind erlebt habe im Winter. Wir hatten kein Heizmaterial, wir hatten nichts zu essen, keine Versorgung, keine medizinische Betreuung. Hunger, große Hungersnot, Krankheit. Und da sprach sich herum, vorwiegend 46 im Frühjahr, auch unsere Mutter hat davon dann etwas gehört. Und es hieß, fahrt doch nach Litauen. Denn die litauischen Menschen, hauptsächlich die Bauern, geben immer etwas zu essen. Da ist sie dann mit meiner Schwester gefahren und blieb auch nicht sehr lange und brachte dann etwas Mehl, ein Stück Speck, also Nahrungsmittel für uns. Dann wurde unsere Mutter sehr krank. Wir haben sie dann da erstmal gebettet auf der Liege. Sie ist dann noch an dem Tag verstorben. Da hat sie noch gesagt, und ihr beiden Großen, sorgt dafür, dass die Kleineren nicht verhungern. Das waren so ihre letzten Worte und dann ist sie eingeschlafen. Also die Decken, die wir noch hatten und den Strohsack haben wir ausgeschüttet und dort haben wir mit all dem sie eingewickelt und auf den Wagen gelegt und dann zum Friedhof gegangen, wir alle, wir Kinder. Und mein Bruder, der Rudi, ich weiß nicht, wo der das alles her hatte, der war noch nicht so alt. Der hatte dann von der Liege die Gurte abgemacht und die haben wir dann zusammengeknüppert und da hat die Mutter raufgelegt und da haben wir sie dann so runtergelassen in diese Grube, haben die Blümchen darauf gelegt, haben ein Gebet gesprochen. Wir sind dann in die Baracke zurückgegangen, wir standen jetzt vor ein Nichts. Wir haben dann nicht lange überlegt, mein Bruder hat gesagt so, ich fahre nach Litauen, ich hole für uns was zu essen. du bleibst hier, passt auf die Kinder auf. Der Rudi kam, wir haben das, was er dann brachte, das war reichlich, gut gelebt. Und dieses Essen waren wir nicht mehr gewohnt, wir wurden krank. Und da hat er gesagt, wir bleiben nicht lange. Wenn wir das hier alles aufgegessen haben, dann fahren wir nach Litauen. Wir hatten noch eine kleine Blechkanne, die haben wir dann noch mit Tee, Kamillentee, gefüllt und sind dann zum Bahnhof gelaufen, in einen Güterzug rein und sind nach Litauen gefahren. Der Rudi hatte dort einen Bauern gefunden, der hat auch bei diesem Bauern gearbeitet und nicht lange, aber immerhin. Wir sind dort zu den Bauern hin, wir durften auch eine Nacht bleiben, aber nicht länger. Der Rudi wohl, der musste dort weiterarbeiten. Und ich bin dann mit meinen Geschwistern über das litauische Land gezogen, von Bauernhof zu Bauernhof. Wir haben keine Wohnung gehabt, auch kein Zimmer. Aber wir wussten, dass wir da nicht verhungern. Manche haben uns auch beschimpft, ihr Hitler-Kinder und auf Litauisch natürlich, dass wir etwas zu essen haben möchten. Und haben auch reichlich bekommen und viele Litauer haben auch uns dann eine große Wanne angeboten auf dem Hof. Und da konnten wir uns dann waschen, weil wir auch verlaust waren. Ja. Ich war 12, der Rudi 13, die Irmi war 11 Jahre alt, die Waltraud war 6, der Uli 5. Wir sind dann gewandert durch Litauen, haben uns manchmal in Abständen bei meinem Bruder sehen lassen, dass wir immer Bericht erstattet haben. Und dann sagte er auch zu mir, und du sieh zu, dass du die Kinder unterbringst bis zum Winter. Der Winter kommt ganz bestimmt und wir können ja nicht immer nur durch das litauische Land wandern. Geschlafen haben wir in Chausseegräben. Wir haben uns dann große Blätter gesucht. Dort in Litauen ist ja viel Weideland und immer unter großen Weidebüschen, aber nie irgendwo so im Wald, sondern immer am Wegesrand. Denn Autos fuhren dort selten vorbei, ansonsten die Bauern mit ihren Pferdewagen. Aber irgendwie haben wir uns immer behütet und beschützt gefühlt durch diese vorbeifahrenden Menschen. Wir saßen am Wegesrand und aßen das, was wir uns erbettelt haben. Das Fahrzeug hielt, der Bauer sprang runter, guckte so durch unsere Reihen und zeigte auf die Irmi und hat zu verstehen gegeben, dass er sie mitnimmt. Die ist auch auf den Wagen aufgesprungen. Ich wusste nicht, wer der Bauer war, wohin er fährt. Was ich nie gesehen habe in meiner Zeit, als ich mit meinen Geschwistern da durch das Land zog, das waren Wölfe. Aber jeden Abend haben wir das Geheule gehört, ja. Das war für uns, ich sag mal, beängstigend. Wir haben Angst gehabt. Aber wir haben uns aneinander gekuschelt und haben es überlebt. Also so war dort unser Leben Tag für Tag und dann wieder die Bauern aufsuchen, die uns dann mitunter sehr gut versorgt haben, muss ich wirklich sagen. Auch manchmal warme Mahlzeiten, dass wir da auch am Tisch sitzen durften draußen. Eines Tages haben wir ein Haus gesehen und da sind wir auch reingegangen. Da durften wir auch eine Nacht bleiben, aber nicht im Haus, sondern in der Scheune. Und diese Familie hat sich irgendwie in die Waltraud so, ich muss sagen, verliebt. Und ob die Waltraud dort bleiben könnte. Für mich war das so natürlich ein bisschen mit Wehmut, aber ich wusste, sie ist hier in diesem Haus untergebracht. Das wollten wir ja auch. Wir sind am nächsten Morgen dann weitergegangen. Der Uli und ich, wir blieben dann beide alleine. So habe ich gesagt, Uli, die Sonne neigt sich schon. Wir suchen uns beide ein Nachtquartier, haben uns das auch vorbereitet. Und sag, ich gehe dann und hol uns was zu essen und du bleibst hier und wartest auf mich. Diese litauischen Bauernhöfe, die sind von einem Gehöft zum anderen, ist immer eine ganz große Entfernung. Wenn der Bauer nichts gibt, dann musste ich eben zu dem nächsten. Und so war es auch. Da wurde ich eben abgespeist. Ich bekam da nichts und ging zum nächsten Bauern. Und da habe ich das bekommen, was ich eigentlich auch wollte, Eier und Brot, aber als ich da ankam, ich war da, wo wir uns das Lager gemacht haben, das Nachtlager, aber der Uli war nicht mehr da. Der war weg. Erstmal gerufen, Uli, Uli, Uli, wo bist du? Uli, melde dich. Ich habe ihn nicht gefunden, ich bin aber weitergelaufen, habe auch Häuser aufgesucht und gefragt. Er war nicht da und da war ich an einem Ort, habe dort geklopft an der Tür und die Tür öffnete sich und die Frau, die rauskam, war sehr nett. Das waren aber keine Litauer, das waren russische Menschen. Bei dieser Familie bin ich dann geblieben. Ich bekam dann da meine Bank in der Küche und das war dann so mein Nachtlager, aber ich habe mich wohl gefühlt. Jedenfalls, ich bin dort geblieben, bei dieser Familie, viele, viele Jahre, musste da auch schwer, sehr schwer arbeiten, die schwere Hausarbeit machen, Wäsche waschen und viele andere Dinge, Holz vorbereiten. Dann eines Tages hieß es, die Bienenstelle wird verlegt nach Kaunas und dass ich da auch mitkommen werde. Wir sind dann nach Kaunas gefahren und dort habe ich dann gelebt in Kaunas bis 1956. Damals war ja Litauen Sowjetunion. Und in Kaunas waren auch viele deutsche Kinder, die dort rumirrten, bettelten und gelebt haben. Ich wusste auch, ich hatte immer dieses Gefühl, ich komme nach Deutschland, ich komme nach Hause und ich finde auch meine Geschwister wieder. Also diesen festen Glauben hatte ich. Und da hat mir jemand eine Adresse gegeben. Der hat gesagt, schreib erstmal nach Kaunas, nach Wilna, nach Moskau. Moskau war auch ein Rotes Kreuz, Suchdienst. Aber die Antworten kamen aus Wilna, Kaunas sowieso ganz schnell und aus Moskau auch relativ schnell, dass diese Namen unbekannt sind und nirgendwo registriert. Ja, und da war für mich klar, dass entweder leben sie nicht mehr, denn die litauischen Bauern haben immer gesagt, geht nicht in die Wälder rein, also da droht Gefahr. Aber irgendwo im Inneren habe ich das wiederum auch nicht geglaubt. Und das hörte eine Litauerin, die hat gesagt, du, ich hörte, du suchst deine Verwandten und ich gebe dir eine Adresse, aber bitte, bitte, sag das keinem. Und diese Adresse hat sie mir gegeben. Und diese Adresse hat sich hier eingebrannt. Ja, das war Deutsches Rotes Kreuz, Suchdienst, Hamburg, Blomkampf 1. Ich habe dann dahin geschrieben. Ja, ich habe ewig gewartet, Monate. Und zu Weihnachten 1953, es klopft an der Tür. Ich gehe, mache auf und da steht ein Mann vor mir. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Einen langen schwarzen Mantel, eine Pelzmütze tief ins Gesicht gezogen und der übergab mir dann einen Brief und dann habe ich geöffnet. Ich weiß noch, ich habe so gezittert, ja. Und da waren so Worte, die ich gar nicht so richtig in dem Moment verstanden habe, aber ich habe so viel verstanden, dass meine Großmutter lebt, nicht mehr in Königsberg, sondern am Rhein, dass meine Geschwister in Küritz im Kinderheim waren. Für mich war das und ist immer noch Weihnachten, das Schönste. Und dann hieß es natürlich, jetzt ist für mich nur noch die Ausreise nach Deutschland. Ja. Da weiß ich noch, dass ich aber in der Zwischenzeit die sowjetische Staatsangehörigkeit annehmen musste. Deutsche Nationalität und der Name ist alles geblieben, Geburtsort Wählau und. So, und nur hatte ich diesen Ausweis, Bürgerin der Sowjetunion, und hatte natürlich demzufolge auch größere Schwierigkeiten mit der Ausreise. Das war schwer. Und dann kam eines Tages ein Brief von meinem Bruder, von dem Rudi. Wir freuen uns alle riesig und auf das Wiedersehen dann irgendwann, hoffentlich bald. Aber du musst die Irmgard suchen. Die ist noch irgendwo in Litauen. Da habe ich gesagt, wo soll ich die suchen? Wo soll ich hinfahren? In welches Dorf, in welchen Ort? Und da hat mir jemand einen Tipp gegeben, mach das doch so, fährst du immer mit dem Bus mit aufs Land. Und das habe ich auch getan. Ja, ich bin dann auch zum Busbahnhof, habe mich mal in den Bus gesetzt, mal in den Bus und bin dann irgendwo ausgestiegen und habe gedacht, wen muss ich zuerst fragen? Erst den Pastor in dem Ort, den Lehrer und den LPG-Vorsitzenden. Und dann bin ich immer wieder zurückgefahren und ich hatte dann auch keine Lust mehr, die irgendwie weiterzusuchen. Das war vergebens. Und bin ich dann, ich weiß noch, nicht so gut gelaunt war ich da, ja. Aber ich bin gefahren, der Bus hielt wieder, die sind alle ausgestiegen und ich dann auch. Der Bus fuhr weiter und da habe ich gedacht, wo gehe ich jetzt hin, welchen Weg, den rechten, den linken, geradeaus geht's nach Wilna, da muss ich nicht hin, hier im Ort muss ich sie suchen. und wieder den Pastor gefragt. Nun gut, ich bin dann gegangen und hier gefragt, nein, also hier sind keine, ach, wo denken Sie hin, nein, nein. So, und ich bin dann trotzdem weitergegangen und gehe dann einem Haus vorbei, typisch litauisches Bauernhaus, und da sitzt eine Frau vor ihrem Haus und spinnt, also Wolle mit ihrem Spinnrad. Und ich gehe dort hin zu ihr und sage guten Tag auf Litauisch und so, und sie nehmen sie Platz, die Bank draußen, und habe auch mich hingesetzt, und da sagt sie, sie kommen wohl aus der Stadt. Ich habe gesagt, ja, ich komme aus Kaunas, ich komme aus der Stadt und ich suche meine Schwester. Ich bin eine Deutsche und suche meine Schwester. Und da sagte sie, es waren früher wirklich viele Deutsche hier, die gearbeitet haben, saisonbedingt und manche auch länger, aber die sind schon lange nicht mehr. Aber hier drüben, da ist ein Mädchen. Wie heißt denn ihre Schwester? Ich sage, na, Irmgard. Na, die heißt nicht Irmgard, die heißt Irutja. Ich habe mich erstmal bedankt bei dieser Frau und da auf diesem Hof rauf, und da sehe ich eine Person, also die kommt näher, und ich hatte die Irmgard. Die Irmgard war das, also da, ich habe gesagt, hier, das ist sie. Und sage dann auf Litauisch auch, also Labadierne, also guten Tag. Und da sagt sie, der Bauer ist nicht da. Also in einem sehr energischen Ton. Der Bauer ist nicht da, und was wollen Sie, wo kommen Sie hierher? Wissen Sie, was ich da in dem Moment durchgemacht habe? Ich habe sie erkannt, aber sie hat mich nicht erkannt. Klar, 8 Jahre habe ich mich auch verändert. Sie hat mich nicht erkannt und auch gar nicht akzeptiert, ja. Und da habe ich sie angeguckt und da habe ich gesagt, Irmi, kennst du mich nicht? Ich bin deine Schwester. Ich sage, ich bin deine Schwester Sigi. Sag ich, ich komme aus Kaunas, ich wohne in Kaunas, und unsere Geschwister, der Rudi, die Waltraud, und habe den Namen aufgezählt, ja, die leben in Deutschland. Der Uli ist noch im Kinderheim. Die Großmutter wohnt dort, die Tante wohnt dort. Ich bin deine Schwester. Dachte Sigi, sag ich, und du bist Irmgard Liedtke. Da guckt sie mich an, da sagt sie, so unfreundlich. Steh mal bitte auf und heb mal hinten dein Kleid hoch. Ich will das mal am Bein sehen. Und zwar hatte ich am rechten Bein an der Wade eine Narbe. Und da hat sie die Narbe gesehen und hat gesagt, naja, das stimmt, aber skeptisch. Also es war nicht gleich so dieses Vertrauen da. Und dann kam sie erst und dann hat sie mich umarmt und gedrückt. Ich hatte sie und habe gesagt, also hier bleibt sie nicht. Die nehme ich mit nach Kaunas, wenn sie will. Inzwischen kam auch der Bauer zurück mit seiner Frau. Dann war spät abends schon, da habe ich mit den Bauern gesprochen, habe gesagt, so, ich nehme sie morgen mit nach Kaunas, ich lasse sie nicht hier. Am Heuboden hatte sie so eine Ecke gehabt, das war ihr Schlaflager. Und da haben wir eben beide geschlafen, am nächsten Morgen wieder gewaschen und dann, sie hat die Tiere versorgt, dann haben wir gefrühstückt und da habe ich gesagt, so, ich fahre mit ihr mit dem Bus. Und ich nehme sie mit nach Kaunas. Meine Papiere, die liefen schon für die Ausreise, aber Irmis noch nicht. Bekam dann eines Tages meine Ausreisepapiere und bekam genau den Tag, die Stunde, mit dem Zug bis zur Grenze zu fahren nach Weißrussland und dann nach Frankfurt-Oder. Also ich hätte keinen Tag später fahren dürfen. Und dort auf den Bahnhöfen damals in der Zeit waren viele Rotkreuzhelfer. Die haben mich gesehen, als ich ausgestiegen bin. Ich habe gesagt, ich möchte zu meinen Geschwistern nach Küritz. Dann bin ich dorthin, dann war auch die Waltraud dabei. Die haben mich dann dort in Küritz am Bahnhof empfangen. Küritz liegt hier im Land Brandenburg. Und in Küritz, da war damals zu dem Zeitpunkt das größte Kinderheim für diese Ostpreußen-Waisenkinder. Und dort haben die meisten Kinder ein neues Zuhause gefunden. Und der Uli war noch da. Die Waltraud, die musste zur Oberschule und dann nach Breetsch. Und der Rudi war in Dresden zur Ausbildung. Ja, das Wiedersehen war ergreifend schön. Für mich schlimm war für mich den Besuch der Schule. Ich musste viel, viel nachholen. Ich musste wieder Deutsch lernen. Und das war alles nicht so einfach. Ich müsste mich jetzt auch für einen Beruf entscheiden. Entweder Erzieherin oder Dolmetscherin. Und da habe ich gesagt, Dolmetscher möchte ich nicht. Ich möchte dann, wenn, dann möchte ich mit Kindern arbeiten, die elternlos sind. Also ich möchte im Heim bleiben und dort arbeiten, ja, und dann den Beruf auch erlernen. Und das habe ich dann auch gemacht, hatte auch gute Erzieherinnen, Mentoren an meiner Seite, die mir geholfen haben. Und ich bin mit den Kindern sehr gut ausgekommen. Ein Jahr später kam dann die Umgard, auch nach Küritz. Und die wurde auch aufgenommen, so wie ich. Aber sie ist nicht lange da geblieben, in dem Kinderheim. Und dann ist sie rübergegangen, nach Berlin gefahren und dort in dieses Aufnahmelager und ist nach Lüdenscheid gegangen, ja. Schade nur, wir konnten uns lange, lange nicht sehen. Zu meinem Namen Känzler, ja, muss ich auch irgendwie gekommen sein, denn ich bin ja eine geborene Liedke. Und den Ehepartner Heinrich Känzler, den habe ich kennengelernt in Küritz zu so einem Treffen. Das war damals das Ostertreffen 1956. Und ja, der kam dann immer öfter nach Küritz und die Gespräche wurden auch interessanter und auch schöner. Er hat ja ein ähnliches Schicksal, so wie wir auch. Ich war erst nicht so sehr begeistert von einer Bindung, weil ich erst mal meinen Beruf erlernen wollte und dann auch arbeiten wollte. Wir haben dann doch geheiratet, aber es gab noch große Schwierigkeiten zwischen uns beiden. Ich hatte immer noch die sowjetische Staatsangehörigkeit. Es gab da erhebliche Schwierigkeiten, bis ich dann den deutschen Pass wieder bekommen habe. So, und er war ja bei der Armee damals. Und da war damals ein Befehl, keine Armeeangehörigen durften Ausländer heiraten. Und ich war ja in dem Moment wie eine Ausländerin, ja. Dann kam nachher der Zeitpunkt, da wurde dann das Ganze so ein bisschen gelockert. Diese Befehle wurden dann aufgehoben und da durfte man heiraten. Wir haben dann geheiratet in Küritz. Wir haben 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Wir haben Enkelkinder, wir haben Urenkelkinder. Und dieses Familienleben, ich sage mal, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Familie steht ganz oben auf unserer Liste. Als Wolfskind in litauischen Wäldern, das Leben von Sieglinde Känzler, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Otto Langels, Redaktion Mark vom Hofe. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dem Ostersonntag, dann mit dem, was Mario Adorf, der große deutsche Schauspieler, an bewegenden Geschichten erlebt hat. Am Ostersonntag morgens um 7:05 und abends um 6:05. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.